Erster Jahwe sagte zu mir, selbst wenn Mose und Samuel kommen, helfe ich diesem Volk nicht mehr. Schicke sie weg von mir, damit sie gehen. Zweiter, wenn sie dich fragen, wohin sollen wir gehen? Dann sage ihnen, Jahwe spricht, wer für die Krankheit bestimmt ist, geht zur Krankheit. Wer für das Schwert bestimmt ist, geht zum Schwert. Wer für den Hunger bestimmt ist, geht zum Hunger. Wer für die Gefangenschaft bestimmt ist, geht in die Gefangenschaft. Dritter, Jahwe sagt, ich schicke vier Arten von Dingen gegen sie. Das Schwert wird töten. Hunde werden die Toten wegschleppen. Vögel und Tiere des Landes werden sie fressen und vernichten. Vierter, ich mache sie zu einem Schrecken für alle Königreiche der Erde. Das ist wegen Manasse, dem Sohn von Hiskia. Manasse war König von Juda. Er tat schlimme Dinge in Jerusalem. Fünfter, wer wird Mitleid mit dir haben, Jerusalem? Wer wird dir helfen? Wer wird dich besuchen und fragen, wie es dir geht? Sechster, Jahwe sagt, du hast mich verlassen. Du hast dich von mir abgewandt. Darum habe ich dich bestraft und zerstört. Ich bin müde geworden, Mitleid zu zeigen. Siebter, darum habe ich sie an den Toren des Landes zerstreut. Ich machte sie kinderlos und vernichtete mein Volk. Sie kehrten nicht um von ihren schlechten Wegen. Achter, ihre Witwen wurden mehr als der Sand am Meer. Ich schickte einen Zerstörer über die Mütter der jungen Männer. Das geschah am hellen Mittag. Ich ließ plötzlich Angst und Schrecken über sie kommen. Neunter, eine Frau, die 7 Kinder hatte, wurde schwach und starb. Ihr Leben endete, als es noch Tag war. Sie wurde beschämt und bedeckt mit Scham. Jahwe sagt, was von ihnen übrig bleibt, gebe ich dem Schwert. Sie werden vor ihren Feinden fliehen. Zehnter, o weh, meine Mutter. Warum hast du mich geboren? Ich bin ein Mann, der mit allen streitet. Ich habe niemandem Geld geliehen. Niemand hat mir Geld geliehen. Aber alle verfluchen mich. Elfter, Jahwe sagte, ich werde dich sicher beschützen. Ich werde dafür sorgen, dass deine Feinde dich um Hilfe bitten. Das wird in Zeiten von Unglück und Not geschehen. Zwölfter, kann Eisen zerbrechen? Kann starkes Eisen oder Bronze zerbrechen? Dreizehnter, ich gebe dein Geld und deine Schätze dem Raubpreis. Ich tue das nicht für Geld. Ich tue es wegen all deiner Sünden. Du hast diese Sünden in deinem ganzen Land begangen. Vierzehnter, ich lasse dich deinen Feinden in einem fremden Land dienen. Du kennst dieses Land nicht. Denn mein Zorn brennt wie ein Feuer. Es ist gegen euch angezündet. Fünfzehnter, Jahwe, du weißt das. Denke an mich und hilf mir. Räche mich an denen, die mich verfolgen. Nimm mich nicht weg, während du geduldig mit ihnen bist. Denke daran, dass ich wegen dir Schande trage. Sechzehnter, wenn du sprachst, hörte ich deine Worte gerne. Deine Worte waren eine Freude für mein Herz. Denn ich gehöre zu dir, Jahwe, Gott der Herrscharen. Siebzehnter, ich saß nicht mit fröhlichen Menschen und jubelte. Ich saß allein, weil du mich traurig machtest. Achtzehnter, warum tut mein Schmerz immer weh? Warum heilt meine Wunde nicht? Du bist für mich wie ein Bach, der austrocknet. Du bist wie Wasser, auf das man sich nicht verlassen kann. Neunzehnter, darum sagte Jahwe, wenn du deine schlechten Gedanken änderst, lasse ich dich wieder zu mir kommen. Wenn du nur Gutes sagst und nichts Schlechtes, dann wirst du wieder mein Sprecher sein. Die Menschen sollen sich dir zuwenden. Aber du sollst dich nicht ihnen zuwenden. Zwanzigster, ich werde dich für dieses Volk zu einer starken, eisernen Mauer machen. Wenn sie gegen dich kämpfen, können sie dich nicht besiegen. Denn ich bin bei dir, um dir zu helfen und dich zu retten. Das sagt Jahwe. 21. Ich werde dich aus der Hand der bösen Menschen retten. Ich werde dich von den gewalttätigen Menschen befreien.